Wir treiben Garage, ich der Werde, der Globus rollt an uns vorbei. Ein Schuss der Vierer rund um Erde, vorab das Spiel bis Tennessee. Der Kasch verbiet der Reise treibe, vom blauen Meer und Palmenstrand. Der Mensch versteht überall daheime, kein Fremde nicht. Sich Yankee und Japaner in bunte Kimono und Südamerikaner vom heißen Mexiko. Cherkesse, Siamese und lachen die Chinese. Sie schlitt vor überall, fisch international. Vom Bamil Karaschichte sie, Bamil Karaschichte sie, Bamil Karaschichte sie, hei Fidi Rullala. Wir warten BP-Garagiste, das ist eine Arbeit, wo uns gefällt. Wir warten ehemals Polizisten, der scheiß Leben lang noch halt. Doch wir werden immer wieder streben, und was der Triebstoff anbelangt, wir können den Moschins halt vergeben und sagen dann, den Schott. Tankt ja halt, nein, nein, das können wir nicht dulden, so fühlen wir gar mit A, mir des Gudos Gulde, vor Rind und Franke H, auch Kronen und Duplone, vor sämtlichen Nationen, wir sind, das ist bekannt, wie uns in guter Hand. Drum, wann mir Garage ist der Sie, wann mir Garage ist der Sie, wann mir Garage ist der Sie, hei, Fidi, Rullala. Und sind wir all die Garagisten mit wildem Bart und grauer Schnäuz. Wir sind und blieben Idealisten, voll unter Namens Geist und Speiz. Bringt uns ein Beben neue Sache, so aller Visco-Statik-Test. Nur fühlen wir einfach auf voll Lachen. Mit sich denn der Allerbest, ha ha ha ha! Man muss halt sich probieren, ob's wirklich funktioniert. Sonst muss man's korrigieren, bevor man's propagiert. Was meine Seele jucke, ihr wisst nur Statik-Glucke. Das war doch für uns drei der allerletzte Schrei. Komm, wann mit Garage ist der Sie? Wann mit Garage ist der Sie? Wann mit Garage ist der Sie? Hi, das Öl war noch vor wenigen Jahrzehnten ein hundskommuner, dunkelbrauner Saft. Doch als die ersten Dampfmaschinen dröhnten, erkannte man des Öles Zauberkraft. Es lässt sich praktisch überall verwenden, zum Kochen, für Motoren und so fort. Wer Öl besitzt, den trägt man auf den Händen und animiert ihn für den Ölexport. Denn jeder will am Öle Geld verdienen. Man stößt der Erde Rohre in den Bauch, errichtet allerorten Pipelinen und plötzlich tröpfelt Öl aus einem Schlauch. Und schon beginnt der Mensch danach zu jagen. Man rennt von Kontinent zu Kontinent. Und wenn sich zwei die Köpfe blutig schlagen, man sowas eine Olympiade nennt. Auch heute noch. Im Osten wie im Westen. Der Menschenwohlstand mit dem Öl beginnt. Wer jedoch Long Life Öl hat, lacht am besten. Womit wir wiederum beim Lachen sind. Mache sie mit, haha, lache sie mit, haha, von Buenos Aires über Bukta bis Kamtschatka. Macht alles mit, haha, lacht alles mit, haha, wir haben's heute oben miteinander keiber glattka. Und wenn sie jetzt in guter Stimme keiber gehen und morgen wieder in der Garage stehen, Kartoffeln, sie bickt ihn in schon vor Tobe. Danke sie lieber nur an Hüt Tobe. Lügt auch der erste Kund schon hassig über die Schnitz. Verzelle sie ihm doch ein abbezahler Witz. Und wenn er lacht, dann ist's eine gute Therapie. Wenn nicht, normieren sie doppelt nett und freundlich zu einem Sie. Machen sie mit, haha, lachen sie mit, haha. Daheim am Biertisch, in den Ferien und beim Schaffen. Machen sie mit, haha, lachen sie mit, haha. Denn heutzutage ist das die allerbeste Waffe. Du hast kein Knacksen mehr und Rissen in der Bein. Du bist befreit von ihrer bloßen Gallenstein. Drum ist es gut, dass sie heute oben gekommen sind. Und besonders nett, dass sie noch immer da sind. Wir vier haben ihnen jetzt ein gleiches Programm serviert, sie auf der Ärmel genommen und BP kritisiert. So nett die Leute wir sind, haben wir schon lange im Kampf. Sie lachen mit, sie machen mit, sie lachen mit, ha, ha.